stürme mich von dem bonnen Mond, in lieben Licht leuchtet der Renz, auf Linden liefen leicht und lieblich, wunder wie er sich biegt. Durch Wacht und Tau entbiet sein Atem, mich geöffnet hat sein Hauch, o Segenvögel, so an der Fisch erdönt, heule lief der Haut raus, seinen warmen Blut erblüht. Mit harter Waffen, Tiere zwingen den Berg.